spiel an der Bahnsteig kannte, es ist auch schon geschehen. Kein Badeler, keine Butterscheu, niemand hat es gesehen. Wenn knirscht und knackt wohl das Fließenverzug, der plötzlich innehält. Station weiter, schreibt man mit Blick auf die Uhr, als bekämen sie dafür Geld.